Der ständige Vertreter der DIVJK in der UNO schickte am 23. Mai an den UNO-Generalsekretär einen Brief mit folgendem Inhalt. Ernsten juristischen Widerspruch enthalten die Sanktionsresolutionen, in denen der UNO-Sicherheitsrat die Atomteste und friedliche Satellitenstaaten der DIVJK als Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit bestimmt hat. Im Brief verlangte man vom UNO-Generalsekretär seine Meinung darüber. Im Brief hieß es weiter. Der UNO-Sicherheitsrat verabschiedete 2006 die Resolution Nummer 1718 über den ersten Atomversuch, 2009 die Resolution Nummer 1874 über den zweiten Atomversuch, 2013 die Resolution Nummer 2094 über den dritten Atomversuch und 2016 die Resolution 2270 über den ersten Habermethyst. Problematisch ist es, dass die Resolution Nummer 1718 vom Jahr 2006 in § 9 des Vorwortes und in § 1 des Hauptteils und die Resolution Nummer 1874 vom Jahr 2009 in § 8 des Vorwortes, die Resolution Nummer 2094 vom Jahr 2013 in § 7 des Vorwortes und die Resolution Nummer 2270 vom Jahr 2016 in § 11 des Vorwortes Atomteste und Satellitenstaaten als Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit festgelegt haben. In Zusammenhang damit stellt man folgende Fragen. Erstens, worin besteht der juristische Grund, dass der UNO-Sicherheitsrat in den Sanktionsresolutionen gegen Nordkorea Atomteste, Satellitenstaaten und Staaten der ballistischen Rakete von ihm Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit genannt hat? In der UNO-Charta, den Resolutionen der UNO-Vollversammlung, dem Vertrag über Verbot der Atomteste im großen Rahmen, dem Atomwaffensperrvertrag, dem Kosmosabkommen und weiteren zusammenhängenden internationalen Gesetzbüchern sind nirgends die Atomteste selbst als Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit bestimmt. Zweitens, warum stellt der UNO-Sicherheitsrat über 2000 Atomteste, Satellitenstaaten und Abschüsse der ballistischen Raketen in vielen Ländern wie den USA nicht in Frage und trifft keine Sanktionsmaßnahme, wenn solche zur Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit werden? Drittens, wenn keine akzeptable juristische Klärung der oben genannten Fragen vorhanden ist, wird man glauben, dass der UNO-Sicherheitsrat vor Ergreifung der Sanktionsmaßnahme die Forderung des § 39 des Kapitels 7 der UNO-Charta über vorherige Entscheidung des Wesens der Gefahr für Weltfrieden und Sicherheit ignoriert, dadurch Amtsbefugnisse überschritten hat und ohne Gerechtigkeit neben der internationalen Organisation Doppelnorm angewandt hat. So wartet man auf die juristische Antwort des UNO-Sekretariats.